Mafia, Geldwäsche und Immobilien. Was ist belegbar? Dass die italienischen Mafia-Clans in Deutschland investieren, ist seit langem bekannt. Der Kronzeuge Gaspare Mottolo etwa berichtete davon schon im Februar 1993. Heute malt Mottolo Bilder, auf denen Silvio Berlusconi, der mit Mafia-Geldern hantierte, veräppelt wird und Giovanni Falcone, der ihn verhaftete, verehrt. Bei seiner ersten Haftstrafe teilte Mottolo mehrere Monate lang die Zelle mit Toto Riina, einem der wichtigsten Männer der Cosa Nostra für alle Zeit und mit Sicherheit auch einer der brutalsten. 1986 wurde Gaspare Mottolo im Maxi-Prozess in Palermo zu 10 Jahren Haft verurteilt. Falcone überzeugte ihn 1991, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, seitdem ist er Kronzeuge. Er hat zwar nie die Berühmtheit eines Tommaso Buscetta erreicht, dessen Leben etwa in dem Film Il Traditore 2019 von Marco Bellocchio über die Kinoleinwand flimmerte, er steht aber auf einer Stufe mit ihm. Vor der Antimafia-Kommission sagte Mottolo, der Boss Nino Madonia, ein weiterer dicker Fisch der Cosa Nostra, habe ihn aufgefordert, in Deutschland zu investieren. Zitat: Als das Gesetz von Pio La Torre diskutiert wurde, also Anfang 1982, riet er mir, kein Risiko einzugehen, weil er wusste, dass wir auf Hochtouren mit Heroin arbeiten. Er sagte uns, dass sie uns das Geld wegnehmen würden, wenn dieses Gesetz verabschiedet würde, und schlug vor, es in Deutschland zu investieren, wo Ruhe herrsche. Der Vorsitzende der Kommission hakte nach, welche Art von Investments der Boss empfohlen habe. Zitat: Die meisten Investitionen bestehen darin, Land zu kaufen. Für uns ist Land die sicherste Investition, weil es nie wertlos wird, sondern immer an Wert gewinnt. Dann kann ein praktischer Mensch eine Fabrik oder ein Geschäft kaufen. Die Aussage von Mottolo ist bei weitem nicht der einzige Hinweis dieser Art. Und sie ziehen sich über die Jahre. So berichtete etwa Rocco Mammoliti, erst ein Schwergewicht der Ndrangheta, dann Kronzeuge im Jahr 1998, dass Domenico Galletti, genannt Berlusconi, mit Erlösen aus dem Drogenhandel ganze Wohnblöcke in Ost-Berlin gekauft habe. Mottolos Aussage ist aber eine der frühesten Hinweise und er kommt von einem der prominentesten Mafiosi. Und vor allem ist er heute noch gültig. Denn nach wie vor tut sich Deutschland schwer damit, Mafia-Vermögen einzuziehen. Es liegt auf der Hand, dass dies bei Investments, die vor Jahrzehnten getätigt wurden, kaum mehr möglich ist. Allerdings ist auch die Beschlagnahme von Mafia-Vermögen in der Gegenwart nicht ausreichend. Immer wieder hört man Klagen von Ermittlern, dass viel zu wenig kriminelle Erträge abgeschöpft würden, dass sich Verbrechen eben doch lohnt. In Italien wird dies den Ermittlern leichter gemacht. Denn wenn sich Vermögen bei kriminell auffällig gewordenen Personen nicht erklären lässt, können die Behörden Belege für die Herkunft des Vermögens verlangen. Kann der Kriminelle diese nicht liefern, kann ein Gericht den Einzug des Vermögens anordnen. In Deutschland gibt es diese Beweislastumkehr bisher nicht, auch wenn sie immer wieder von Strafverfolgungsbehörden, entsprechenden Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen gefordert wird. Erschwerend kommt hinzu, dass der Informationsaustausch offenbar immer noch nicht optimal läuft, sofern es sich nicht um Kooperationen in Form von gemeinsamen Ermittlungsgruppen handelt. Mir ist die in einem Gespräch mit deutschen Mafia-Ermittlern gehörte Klage noch gut in Erinnerung. Zitat: Es heißt immer wieder aus Italien, dass ganze Häuserzeilen in Besitz der Ndrangheta seien, auf der Zeil in Frankfurt am Main oder in Hamburg. Nur Belege dafür bekommen wir keine. Mag sein, dass man auf italienischer Seite erwartet, dass die deutschen Behörden endlich Daten aus Ermittlungsverfahren aufbewahren und aufbereiten. Die Antimafia-Staatsanwältin Alessandra Ceretti aus Mailand hat im November 2023 eine Einladung zur Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen nach Karlsruhe genutzt, um für eine europäische Lösung in diesem Sinne zu werben. Ich freue mich sehr, dass ihre kurze, prägnante Ansprache auf YouTube verfügbar ist. Ich hatte für Mafia Nein Danke den Kontakt vermittelt und wäre gerne vor Ort gewesen. Das Coronavirus hatte aber etwas dagegen und so verfolgte ich ihren Auftritt im Netz, staunend über Standing Ovations, mit denen man die engagierte Ermittlerin bedachte. Zitat: Wir haben ein geeintes Europa. Wir haben die Ära der Globalisierung, aber die einzigen, die noch Grenzen haben, wisst ihr, wer das ist? Die Staatsanwälte und die Ermittler, rief sie den mehr als 800 Delegierten entgegen. Ceretti machte sich dafür stark, in allen Ländern Europas eine einheitliche Definition des Straftatbestands der Mitgliedschaft in der Mafia einzuführen, nach italienischem Vorbild. Und sie hatte einen praktischen Verbesserungsvorschlag mit. Zitat: Es wäre nötig, eine europäische Datenbank zu schaffen, wo alle Ermittlungsdaten gespeichert werden können, die in Besitz von Italien und den anderen Ländern sind, sodass einzelne Ermittler die nötigen Daten direkt beiziehen können. Dass sich Immobilien für Geldwäsche anbieten und für Ndrangheta-Clans attraktiv sind, liegt auf der Hand. Man kann mit wenig Aufwand viel Geld bewegen und in Deutschland wurde es einem lange Zeit sehr einfach gemacht, dabei jede Menge von Bargeld loszuwerden. Noch dazu erstand man Objekte, die von Jahr zu Jahr wertvoller wurden. Was könnte man also Besseres mit dem Geld aus Drogenhandel tun? Eine Studie des BKA aus dem Jahr 2012 kommt ebenfalls zu einem eindeutigen Ergebnis. Zitat: Die immer wieder aufgestellte Behauptung, der Immobiliensektor sei anfällig für Geldwäscheaktivitäten, wurde durch die Studie für den Bereich Deutschland eindeutig bejaht. Dieser Befund wurde vor langer Zeit gestellt. Geändert hat sich am Problem nur wenig, einmal davon abgesehen, dass es endlich seit April 2023 nicht mehr erlaubt ist, Immobilien bar zu bezahlen. Der Immobilienmarkt ist immens groß. 2016 wurden laut einer Studie der NGO Transparency Immobilien in einem Gesamtwert von 237 Milliarden Euro in Deutschland gehandelt. Die NGO beruft sich dabei auf den Arbeitskreis der oberen Gutachterausschüsse, zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse der Bundesrepublik Deutschland. Geldwäsche im Immobilienbereich finde auf vielen Wegen statt, von Bau über Sanierung bis hin zu Kauf, Verkauf und Miete. Immer wieder gibt es Überschneidungen zwischen italienischer organisierter Kriminalität und Geschäftsaktivitäten im Immobilienbereich. Nur wenn man versucht herauszufinden, wo mafiöses Geld landet, wird es diffizil. Bekannt geworden ist etwa die sogenannte Baumafia in Köln, bei der Unternehmer mit Bezügen zur Cosa Nostra auffielen. Sie ließen sich mit Scheinrechnungen für nicht erbrachte Dienstleistungen bezahlen. Ein Großteil des Geldes ging zurück an die Käufer der Scheinrechnungen, die so Schwarzgeld generieren konnten, das man zum Beispiel für die Korruption von Auftraggeber nutzen konnte. Bekannt ist auch, dass die Mitglieder der Erfurter Ndrangheta-Zelle Immobilien erworben haben. Das Geld dafür dürften sie kaum mit ehrlicher Arbeit verdient haben. Passenderweise ist eine der Immobilien, ein Wohnhaus für viele Parteien, so um einen Hof gebaut, dass der komplett vor neugierigen Blicken abgeschottet ist. Unzählige Mafiosi haben Immobilien als Wohnraum für sich oder für einen Gewerbebetrieb gekauft, vor allem natürlich für Restaurants. Oft unterschreiben Leute den Kaufvertrag, deren Gehalt dafür eigentlich zu gering war. Eine systematische Auswertung dazu fehlt jedoch, wie eben auch zu den Häuserzeilen, die der Ndrangheta gehören sollen. Es wäre wohl einmal angebracht zu überprüfen, welche bekannten Mafiosi in Deutschland welche Immobilien besitzen. Einfach dürfte man dem Besitz von Mario Lotini und Kollegen allerdings kaum auf die Spur kommen. Ein zentrales Immobilienregister muss erst noch geschaffen und auch die nötigen Ermittlerinnen und Ermittler müssen noch gefunden werden. Die kaum erfolgte und recht erfolglose Suche nach russischen Investments in Deutschland nach dem Beginn des Kriegs von Russland gegen die Ukraine zeigte dies leider eindrücklich. Und dann stehen dazu noch gewiss viele Strohmänner in den Grundbüchern.